Das ist genau so wie mit dem früheren österreichischen Hofkriegsrat, soweit ich über Kriegsereignisse urteilen kann. Auf dem Papier hatten sie Napoleon geschlagen und gefangen genommen, hatten sie in ihrem Arbeitszimmer alles in der scharfsinnigsten Weise überlegt und berechnet. In Wirklichkeit aber ergibt sich General Mack mit seiner ganzen Armee. Ich sehe, verehrtester Rodion Romanowitsch, Sie lachen über mich, dass ich, so ein Zivilist, mit Vorliebe Beispielchen aus der Kriegsgeschichte anführe. Aber was soll ich tun? Ich habe nun einmal diese Schwäche, liebe alles Militärische und lese leidenschaftlich gern alle diese Kriegsgeschichten. Ich habe entschieden in der Wahl meines Berufes daneben gegriffen. Ich hätte die militärische Laufbahn wählen sollen. Ein Napoleon wäre ich zwar nicht geworden, wohl aber ein Major. Nun, ich will Ihnen jetzt die volle Wahrheit in Bezug auf den Einzelfall sagen, mein Lieber. Die Wirklichkeit und die Natur, mein Verehrtester, sind sehr wichtige Dinge und machen zuweilen selbst die raffinierteste Berechnung zu Schanden. Hören Sie auf mich, alten Mann. Ich spreche im Ernst, Rodion Romanowitsch. Indem er dies sagte, schien der wohl kaum 35-jährige Porfiri Petrowitsch tatsächlich plötzlich gealtert zu sein. Sogar seine Stimme hatte sich verändert und er ging gebeugt wie ein Greis. »Und außerdem bin ich ein aufrichtiger Mensch. Bin ich ein aufrichtiger Mensch oder bin ich's nicht? Was meinen Sie? Mir scheint, ich bin es durchaus. Ich teile Ihnen sogar solche Dinge umsonst mit und verlange dafür gar keine Belohnung. Nun also, ich fahre fort. Auch der Scharfsinn ist meiner Meinung nach ein prächtiges Ding.« Er ist sozusagen eine Zierde der Natur und ein Trost des Lebens und kann solche Kunststücke produzieren, dass zuweilen so ein armer Ermittlungsrichter, der die Untersuchung durchführt, sie beim besten Willen nicht zu erraten vermag, zumal wenn er von seiner eigenen Fantasie besessen ist, wie es ja oft genug vorkommt, denn er ist doch auch nur ein Mensch. Aber da ist es die Natur, die dem armen Ermittlungsrichter zu Hilfe kommt, unglücklicherweise. Daran aber denkt die von ihrem Scharfsinn hingerissene Jugend nicht, die über alle Hindernisse hinwegschreitet, wie sie sich gestern in scharfsinnigster und schlauester Weise auszudrücken beliebten. Er wird also lügen, jener Mensch, der Einzelfall, und wird sich ausgezeichnet und in der schlauesten Weise verstellen.